الحرب وضد الجيش. No war, no army. No على الجوارة, no على سيرتيتو. Pas de guerre, pas de militaire. Kein Krieg, kein Militär. Savaşa hayır. Militarisme hayır. Nie wojna, nie wojsko. Ni vojna, ni armia. No a la guerra, no a los militares. Der antimilitaristische Podcast der Informationsstelle Militarisierung Tübingen. Dies ist der erste antimilitaristische Podcast der Informationsstelle Militarisierung. Er wurde fertig am 23. Oktober 2015 nach Diskussionen, Telefoninterviews, und er behandelt zwei Themen, und zwar einerseits Trident Juncture, das Militärmanöver der NATO im westlichen Mittelmeer. Und es behandelt die EU-Flüchtlingsabwehr, die EU-Navalforce Mediterranee. Und wir hoffen, er gefällt euch. Unser erster antimilitaristischer Podcast. Dem, was eigentlich die Informationsstelle Militarisierung ist, seit wann es sie gibt. Und hierzu wird uns Mari in einem kurzen vierminütigen Interview-Schnipsel informieren. Die IMI ist die Informationsstelle Militarisierung, ist ein Verein mit gut 200 Mitgliedern bundesweit, wurde 1996 gegründet, anlässlich der Aufstellung des Kommando Spezialkräfte. Damals war die Bundeswehr noch eigentlich eine Verteidigungsarmee, was ja nach Verfassung heute noch sein sollte. Die Aufstellung von Spezialkräften wurde aber von Leuten aus der Friedensbewegung als Indiz genommen, dass sich jetzt eben die Bundeswehr zu einer Armee im Einsatz umstrukturiert und hier auch mit wissenschaftlichen Methoden Informationen für die Friedensbewegung drüber zu sammeln, aufzubereiten, zur Verfügung zu stellen. Das war die ursprüngliche Idee. Mittlerweile hat sich das Themenfeld natürlich immer weiter entwickelt. Du bist da ja auch ziemlich aktiv bei der IMI, und was sind so eure Themenschwerpunkte? Also ihr beobachtet die Bundeswehr. Das war ursprünglich die Sache. Nun ist es ja so, dass die Militarisierung der deutschen Außenpolitik vor allem im Kontext der Europäischen Union und auch der NATO stattfindet. Das heißt, in den letzten 10, 15 Jahren hat uns auch wesentlich die Militarisierung, aber auch insgesamt die politische Struktur der Europäischen Union beschäftigt. Zugleich sieht man ja auch, dass unter dem Schlagwort der vernetzten Sicherheit oder des vernetzten Ansatzes eben auch eine Militarisierung der Innenpolitik, der inneren Sicherheit, der Polizei, auch der Entwicklungszusammenarbeit zu erkennen ist. Die Idee ist ja, all diese Akteure sozusagen zu einem schlagkräftigen Ganzen zu vereinen und auch einer neuen politischen Souveränität zu unterwerfen. Das beobachten wir. Wir haben uns jetzt natürlich auch mit dem Parlamentsvorbehalt auseinandergesetzt, der ja in diesem Kontext, also um verlässlicher an EU- und NATO-Missionen sich beteiligen zu können, eingeschränkt werden soll. Wir haben uns aber eben auch mit so Entwicklungen wie Technologie, wenn eine quasi militärische Technologie den Polizeien zur Verfügung gestellt wird, wie zum Beispiel Drohnen etc., damit viel beschäftigt, aber auch sozusagen der Grenzschutz oder die Bekämpfung illegaler Migration immer ein wichtiges Thema für uns. Das hat jetzt natürlich auch gerade Konjunktur. Ja, da ja einmal alle zwei Monate die Zeitschrift Ausdruck heraus. Ihr veröffentlicht aber auch in anderen Zeitungen noch. Wie ist denn ja, eure Tätigkeit im Endeffekt? Also diesen Ausdruck gibt es alle zwei Monate und wie ist das sonst? Ja, wir schreiben entweder Artikel sozusagen Eigeninitiativ, aber kriegen dann auch sehr viele Anfragen aus einem relativ breiten Spektrum, also von christlichen Zeitungen, Publikationen sind da dabei. Es gibt ja nach wie vor sehr viele Publikationen aus der Friedensbewegung, lokale und überregionale Zeitungen wie das Friedensforum, Wissenschaft und Frieden, teilweise auch für wissenschaftliche Publikationen oder dann für Zeitungen und Zeitschriften wie die AK etc., auch für Internetmedien wie Telepolis. Ist aber so, dass wir das dann alles auch nochmal selber auf unserer Homepage dokumentieren. Grundsätzlich verfolgen wir da den Ansatz, dass alles, was wir schreiben, kostenlos im Internet verfügbar ist. Die Printpublikationen sind auch im Internet, aber kann man dann zum Druckpreis sozusagen bei uns bestellen. Und finanzieren tun wir uns eben über Mitglieder und Spender. Und die Texte der Informationsstelle Militarisierung findet ihr online unter imi-online.de. Und nach der nächsten Musik geht es los mit Trident Juncture, dem Großmanöver der NATO im vor allem westlichen Mittelmeer. In dem Interview mit Jackie, auch eine Mitarbeiterin der Informationsstelle Militarisierung, zu Trident Juncture, dem aktuellen NATO-Manöver, hören wir jetzt, was dieses denn eigentlich ist. Das Manöver, das heißt Trident Juncture 2015 und es handelt sich dabei um das größte Manöver seit 2002 mit dem Einsatz von 36.000 Soldaten, 60 Kriegsschiffen und U-Booten, 120 Kriegsflugzeugen und die Manöver werden hauptsächlich durchgeführt im Süden Europas, das heißt vor allem in Spanien, in Italien und in Portugal. Ziel der Übung ist es, dass man die Handlungsfähigkeit der NATO zeigt, Bundeswehr-Generalleutnant Richard Rosmanit, der selber hat gesagt, dass Trident Juncture unmissverständliche Signale der Handlungsfähigkeit, Reaktionsfähigkeit und des Zusammenhalts des Bündnisses aussendet. Und die wichtigste Botschaft dabei lautet, jeder soll sich gut überlegen, wie er mit uns umgeht. Und gerichtet ist diese Botschaft sowohl an Russland als auch an China und laut einem Sicherheitsexperten aus Italien, Manlio Di Nuccio, soll es auch darum gehen zu zeigen, dass die NATO eine wichtige Rolle in Nordafrika, der Sahelzone und im subsaharischen Afrika spielen wird. Welche Waffengattungen sind daran beteiligt und wie lang geht dieses Manöver? Also dieses Manöver ist zweigeteilt. Der erste Teil ist vom 28. September bis zum 3. Oktober und dort geht es darum, Kommando- und Kontrollstrukturen zu üben. Das heißt, da wird hauptsächlich in den Militärgeländen an Computern gearbeitet und diskutiert, Vorträge gehalten und trainiert. Und der zweite Teil der Live-Exercises, das ist dann Anfang November und da wird dann in den Militärgeländen tatsächlich geübt, von amphibischen Landeübungen bis zu verschiedenen Flugübungen und Marineübungen wird dort eigentlich alles geübt, was geübt werden kann von der NATO. Was auch beabsichtigt ist zu üben, ist die Fähigkeit der Soldaten und Soldatinnen, Informationen auszuwerten, das heißt Propaganda zu evaluieren und andererseits auch diese zu erstellen. Dafür gibt es ein Media Center in Zaragoza, das ist in Südspanien, und an der Aufgaben dort. Was besonders ist an Trident Juncture, ist, dass es sich um ein Konstrukt, um ein Übungskonstrukt handelt, in der Politik, Militär, Wirtschaft, Gesellschaft, Information und Infrastruktur verknüpft werden. Das heißt, was wir verstärkt sehen in dieser Übung, ist die Zusammenarbeit mit Wirtschaft und mit der zivil-militärischen Zusammenarbeit. Das heißt, zur Wirtschaft, es gibt 43 akkreditierte Militärunternehmen aus 15 Mitgliedstaaten der NATO, die bei den Übungen selber dabei sein dürfen. Das ist ein neues Konzept. Das Ganze wird genannt Industry Involvement Initiative for NATO Exercises, abgekürzt I3X. Und es ist neu, weil sie direkt die Militärübungen beobachten dürfen und mit Absprache der NATO praktisch passfertige Lösungen für Herausforderungen und Probleme der NATO anbieten sollen. Damit rückt die Wirtschaft und die NATO noch mal ein Stück näher zusammen. Und die ausgeweitete zivil-militärische Zusammenarbeit, die hat jetzt eigentlich seit einem Jahr begonnen, dass man versucht, permanenten Austausch mit einigen Organisationen, also Regierungsorganisationen, internationalen Organisationen und aber auch Nichtregierungsorganisationen zu kreieren. Das ist natürlich sehr kritisch zu betrachten, weil unter den Organisationen wurde von seitens NATO Anfang Juni behauptet, dass Save the Children, Human Rights Watch, Ärzte ohne Grenze, die Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit und andere daran beteiligt sind. Ob dies tatsächlich der Fall ist, ist fragwürdig. Zum einen wurde die Information dann von der NATO-Seite runtergenommen. Und zum anderen dementieren Gruppen wie zum Beispiel die Ärzte ohne Grenzen eine Beteiligung. Nach offiziellen Angaben sind mindestens 12 Organisationen beteiligt. Aber wer genau das jetzt ist, ist bisher noch unklar. Was klar ist, ist, dass eine Strategie der NATO ist, sich durch die Beteiligung von zivilen Organisationen und vor allen Dingen auch Menschenrechtsschutzorganisationen eine Art Legitimation für militärische Lösungen, für politische Probleme zu legitimieren. Einerseits dieser militärindustrielle Komplex, der sich dann nochmal verfestigt im Endeffekt, ne? Und ja, es wird versucht, die soften NGOs zu korrumpieren. Könnte das so irgendwie gesagt werden? Ja, sie mit einzubinden. Der NATO-General Dom Röse, das ist ein deutscher General, der auch verantwortlich ist für die Koordinierung der Übung. Er selber hat gesagt, dass die NATO selbst keinen Frieden erkämpfen könne. Das heißt, er sagt, dass die NATO, um einen Frieden zu erhalten, was seiner Ansicht nach die Absicht der NATO sei, dass sie da auf zivil-militärische Zusammenarbeit angewiesen sei. Um das zu schaffen, um dieses Konzept praktisch gut darzulegen, dafür dient diese Zusammenarbeit. Also ich finde, dass es gefährlich ist, wenn solche Organisationen mitmachen. Es wäre auch interessant, mit den Organisationen in Kontakt zu treten und herauszufinden, wer genau da mitmacht und das auch zu kritisieren und da einen Diskurs darüber zu führen, weil es führt dazu, dass die Trennlinie zwischen zivilen Organisationen und militärischen Organisationen verschwimmt. Ich meine, wenn die NATO zusammen mit Menschenrechtsorganisationen Militärübungen ausführt oder darüber diskutiert, die Situation nach einer sogenannten Beendigung des Konflikts, kann es eigentlich nicht gut laufen. Also wie gesagt, sie tragen dazu bei, dass man militärische Lösungsansätze für politische Probleme legitimiert und normalisiert. Diese Übung ist relativ groß. Das hört sich natürlich auch danach an, dass es größere Auswirkungen auf die Bevölkerung dort vor Ort gibt. Ist das so ein Grund für die Proteste? Das kommt immer auf den Standort drauf an. Also es gibt einige Städte, in denen wird protestiert, auch weil das dortige Militärübungsgelände generell einen starken Einfluss auf die Bevölkerung hat. Also es vermischt sich einiges. Es vermischt sich zum einen die Militarisierung des eigenen Territoriums, dass man sagt, man möchte keine Militärstrukturen vor der Tür haben. weil das zum einen, je nachdem, um welches Übungsgelände es handelt, weil es zum einen Nachteile für die Wirtschaft bringt, weil es umweltschädlich ist und weil dann auch oftmals ein antimilitaristischer Ansatz mit reinkommt, dass man sagt, wir wollen nicht, dass der Krieg hier beginnt. Wir wollen nicht mit in einen Krieg hineingezogen werden und wir wollen nicht, dass unser Land dafür benutzt wird. Das ist das eine. Das andere ist, dass sich viele Gruppen dagegen aussprechen, was Trident Juncture symbolisiert, weil Trident Juncture an sich symbolisiert durch die verstärkte zivil-militärische Zusammenarbeit, durch das Zusammenrücken mit Rüstungsunternehmen und auch durch den Einführungstest der NATO-Speerspitze, der ja jetzt stattfindet in der Großübung. Das heißt, dass man jetzt ab 2016 eine 5000 Mann starke Truppe bereit haben möchte, die innerhalb von 48 Stunden fast überall hin verlegt werden kann. Die soll jetzt eingeführt werden durch die Übung. Und ja, alle diese Elemente, die werden abgelehnt. Und es wird auch abgelehnt, dass dies zu einer Zeit passiert, in der Beziehungen zu Russland angespannt sind und Trident Juncture das Ganze noch mit verstärken kann. Und es gibt andere Gruppen, die auch explizit sagen, sie lehnen generell die NATO ab und möchten nicht, dass die NATO sich jetzt auf eine weitere Militärintervention vorbereitet. Was auch gesagt werden muss, dass in der Übung ja auch kein Bündnisfall geübt wird, sondern in der Übung wird eine Intervention ohne Beruf auf den Artikel 5 des Washington-Vertrags stattfinden wird. Was ist das für ein Artikel 5? Ach, das ist der Bündnisfall. Das heißt, wenn einer der Mitgliedstaaten angegriffen wird, dann ist es, kommt es zur Verteidigung. Also dann helfen die anderen Mitgliedstaaten dabei, das Land zu verteidigen, das betroffene Land. Das ist der Bündnisfall. Ja, und was wird dann überhaupt geübt in diesem Manöver? In Trident Juncture wird das fiktive Übungsszenario geübt, in dem es um einen Konflikt in der Region Serrasia geht, die unter Wüstenbildung leidet, Bodenaustrocknung und um Streit um Gewässergrenzen. Und einer der Staaten, Camon, der tritt als Aggressor auf und rückt dann in das Land Lakuta ein. Und Lakuta war nicht vorbereitet auf die Invasion und dann soll die NATO Lakuta praktisch helfen und den Konflikt beenden, militärisch. Krieg für Frieden oder sowas in der Art will dann die NATO also üben. Ne? Geht um einen sogenannten Kriseneinsatz. Das wird dann auf diesen Militärgeländen geübt oder wird das sonst noch wo geübt? Also die Übung ist in zwei Teile geteilt und die Übungen finden vor allem in Italien, Spanien und Portugal statt. Aber nicht ausschließlich. Weitere Übungen finden zum Beispiel in den Gewässern der Türkei statt, unter anderem in Saros Bay, das ist in der Nähe zu Griechenland, was auch kritisiert werden kann, weil dann fragwürdig ist, was genau da geübt wird. Und es ist bekannt, dass es 60 Kriegsschiffe und U-Boote gibt, die eingesetzt werden. Und es ist allerdings nicht klar, ob dies zum Beispiel auch eine Gefahr darstellen könnte für Migranten und Migrantinnen, die ja momentan verstärkt in den Gewässern zwischen Türkei und Griechenland versuchen, nach Europa zu kommen und keine Warnung erhalten werden, dass dann Militärübungen stattfinden. Im zweiten Teil des Interviews mit Jackie Zu Trident Juncture geht es vor allem um die Proteste in Spanien und in Italien. Und was gibt es denn da für Proteste und von was für Gruppen sind die denn organisiert? Neapel ist ein Fall, der zeigt, dass neue Gruppen sich aufbilden, um die Proteste zu organisieren. Dort heißt die Gruppe Komitee No Trident 2015. Und sie haben bis jetzt einige Sachen bereits organisiert. Es gab zum Beispiel am 19. September sollte eigentlich eine NATO-Musikband zum Feiertag des Stadtheiligen San Gennaro in der Kathedrale spielen. Und durch eine erfolgreiche Mobilisierung wurde das Konzert kurzfristig abgesagt und konnte verhindert werden. Das hat dem Ganzen auch nochmal Aufschwung gegeben. Und zurzeit finden dort Mobilisierungstreffen statt, um am 24. Oktober eine landesweite Demonstration in Neapel durchzuführen. Das ist zum Beispiel eine Gruppe. In Barbate dreht sich der Widerstand hauptsächlich um die Bürger-Bürgerinnen-Plattform, die sich gegen das dortige Militärübungsgelände Sierra del Retin einsetzt und die sowieso schon dabei waren, seit einem Jahr gegen das Militärgelände zu organisieren und zu protestieren. Und sie haben Trident Juncture genutzt, um das Ganze zu verstärken. Und dadurch kam es auch zu vermehrter Vernetzung mit anderen Gruppen in Andalusien, zum Beispiel mit den sogenannten Ecologistas in Enación. Das sind Umweltaktivisten und mit dem dort existierenden antimilitaristischen Netzwerk. Das heißt, die Gruppen sind recht unterschiedlich. Und heißt es, es gibt also eine gewisse Breite an Protest oder ist es eher so, dass die Gruppen weit auseinander sind, einfach auch räumlich? Also es wird versucht zu vernetzen, einen Austausch zu schaffen. Zum Beispiel wird versucht, sich über die verschiedenen Initiativen zu informieren. Das ist hauptsächlich zwischen den Gruppen in den einzelnen Ländern. Zum Beispiel in Neapel bei der landesweiten Demonstration kommen dann auch Leute aus Sizilien und hoffentlich auch aus Sardinien, die ebenfalls dort auf den Inseln Proteste organisieren. Also auf landesweiter Ebene funktioniert das relativ gut. Dasselbe kann man sagen über Spanien, wo jetzt Zaragoza zum Beispiel auch in ihren Aktionstagen vom 3. bis zum 6. November dann Aktivisten und Aktivistinnen aus Barbate einlädt. Aber die Vernetzung zwischen den Ländern selbst bis jetzt ist eher schwerfällig. Also zu Portugal kann ich da recht wenig sagen und zwischen Italien und Spanien wird es versucht, aber man muss auch sagen, dass sich die Proteste sehr schnell vermehren. Zum einen gibt es Protestcamps, die geplant sind. Das eine ist jetzt momentan auf Sardinien zu Ende gegangen. Also vor zwei Tagen ist es auf Sardinien zu Ende gegangen. Dort wurde ein antimilitaristisches Protestcamp organisiert. Das gleiche ist auch vorgesehen für Barbate. Dort soll das Protestcamp direkt an dem Militärübungsplatz stattfinden. Das sind Protestformen, über die man sich schon informieren kann und wo man auch gut koordinieren kann. Dann gibt es sehr viele kleinere Aktionen auch, wo das Ganze recht übersichtlich und schwer wird. Zum Beispiel gibt es momentan in Nordspanien den Trend, dass verschiedene Gruppen auf also Statuen und Denkmäler mit zum Beispiel Gasmasken und No-NATO-Schildern verzieren. Und da wird es dann natürlich schwieriger zu überblicken und zu verstehen, wo das alles passiert, weil das Aktionen sind, an denen wenige Leute beteiligt sind und die auch recht schnell gehen. Andere Aktionsformen sind, dass in vielen der Orten jetzt auch seit Monaten eigentlich informiert wird. Das wird zum einen getan, indem man Veranstaltungen organisiert, zum anderen auch, das wurde sowohl in Spanien als auch in Italien getan, dass man Die-Ins macht, das heißt, dass sich Menschen auf den Boden legen und praktisch Kriegsopfer spielen und damit Aufmerksamkeit auf sich ziehen und dann gut Flyer verteilen können und informieren können. Wie ist euer Kontakt zu den jetzigen Protesten? Also ich habe etwas Kontakt mit den Gruppen, weil ich den letzten Monat selber in Spanien war und da auch in Barbate bei einem Protest teilnehmen konnte und zum anderen, weil ich zuvor lange in Italien politisch aktiv war und jetzt auch zu der Demonstration am 24. Oktober hingehe. Und bisher unterstützen den Aufruf 64 lokale und regionale Organisationen. Dann soll es in Italien, wird das wahrscheinlich die größte Demo. Es ist ebenfalls angekündigt, eine regionale Demo in Rom und eine regionale Demo in Marsala auf Sizilien. Unterstützung findet die Mobilisierung gegen Trident Juncture auch von größeren Organisationen, die eigentlich nicht bekannt sind als große antimilitaristische Organisationen, wie zum Beispiel in Italien Libera. Libera ist eine landesweite Organisation, die bekannt ist, dass sie sich dafür einsetzt, dass konfiszierte Güter und Länder von festgenommenen Mafia-Bossen, dass das danach in soziale Projekte transformiert wird. Und sie haben sich zum Beispiel auch gegen Trident Juncture ausgesprochen und unterstützen die Mobilisierung. Und das ist ein gutes Zeichen. Du bist ganz optimistisch, dass durch diese Proteste gegen dieses Riesenmanöver eher die antimilitaristische Szene gestärkt wird, unterm Strich, würdest du sagen, oder? Ja, würde ich schon sagen. Also es fällt mir da am leichtesten, über Italien zu sprechen, weil ich dort die Realitäten besser kenne als in den anderen Ländern. Und da kann man schon sagen, dass man in der Mobilisierung sieht, dass auch andere Gruppen, die zuvor sich nicht auf Antimilitarismus fokussiert haben, dass sie doch bei der Mobilisierung mithelfen und jetzt auch dem Komitee zum Beispiel in Neapel beigetreten sind. Es handelt sich dabei unter anderem auch um Organisationen, die davor eher im antirassistischen Bereich gearbeitet haben oder für die Rechte und den Schutz von Migranten und Migrantinnen. Das fließt halt momentan alles zusammen, auch in der Kritik an der NATO oder an, das führt zu einer verstärkt antimilitaristischen Handlung, vor allem im Süden Europas, wo man auch tatsächlich die unmittelbaren Folgen der NATO-Intervention der letzten Jahre sieht, und zwar indem man sieht, wie viele Menschen eigentlich gerade versuchen, nach Europa zu kommen. Da kommt einiges zusammen. Also es wird zum einen kritisiert, dass die NATO sich, wie gesagt, erneut in einer spektakulären Inszenierung darauf vorbereitet, weitere Interventionen zu machen. Was natürlich im Süden Europas auch noch dazu kommt, ist, dass einige der Gruppen auch sagen, was ist mit den ganzen Militärausgaben? Ihr kürzt uns unsere ganzen sozialen Rechte, aber ihr könnt sehr viel Geld für solche Übungen wie Trident Juncture ausgeben und dafür, dass ihr weiterhin in der NATO drin seid. Einige der Gruppen fordern ja auch einen Austritt aus der NATO und auch eine Auflösung der NATO an sich als Aggressionsbündnis. Ja, und andere sind eher auch auf Umweltschutz bedacht. Also es kommt, wie gesagt, drauf an, von welcher Stadt und von welcher Gruppe wir sprechen. In Barbate zum Beispiel ist es so, dass sie dort sagen, dass das Truppenübungsgelände zum einen wirtschaftlich ein Problem ist für sie. Also man muss auch sagen, dass in Barbate im vergangenen Jahr eine Arbeitslosenrate von 61% vorhanden war. Und dass die wichtigsten Wirtschaftssektoren der Stadt, das ist nämlich die Fischerei und der Tourismus, die leiden dann natürlich unter einem Militärübungsplatz. Also die Fischer dürfen dann nicht rausfahren, um zu fischen, weil ja in dem Meer geübt wird. Also in Spanien, ne? Genau, das ist in Spanien, in Andalusien. Und Tourismus an Militärbasen funktioniert generell nicht gut, auch wenn jetzt fragwürdig ist, ob Tourismus an sich ein nachhaltiger Wirtschaftssektor sein kann. Und zum anderen wurden sehr viele Brände durch die Übung in einem Naturreservat verursacht. 2000 seien nach Angaben dieser Bürgerinnenplattform seien mehr als 14 Brände entfacht worden und beim letzten Brand wurden 400 Hektar verbrannt. Das ist 2014 passiert und das war dann auch der Auslöser zu sagen, okay, wir organisieren uns jetzt gegen dieses Truppenübungsgelände. Im letzten Teil des Interviews mit Jackie wollen wir uns den Protesten gegen das NATO-Manöver Trident Juncture zuwenden. Und zwar insbesondere, was in Italien passiert, unter anderem auf Sardinien, aber auch in Sizilien und natürlich noch die Großdemo in Neapel. Italien an sich ist momentan recht interessant, was antimilitaristische Organisationen angeht. Zum einen hat man auf Sizilien auch die Bewegung Nomos. Nomos, das ist eine Bewegung, die sich gegen ein Satellitenkommunikationssystem dort einsetzt. Das heißt Mobile Objective User System, deshalb Nomos. Und die beteiligen sich auch aktiv an der Mobilisierung gegen Trident Juncture, weil sie selber sich dafür einsetzen, dass ganz Sizilien demilitarisiert wird, weil Sizilien sehr viele militärische Strukturen hat, die auch wirklich eine Auswirkung haben auf die Gesundheit und die Umwelt der Insel. Und im Fall von dem MOS handelt es sich dabei um elektromagnetische Strahlen, gegen die sie sich wehren. Und wie es scheint, sind sie durch die intensive Mobilisierung innerhalb der letzten 2 Jahre, sind sie jetzt auch dazu gekommen, dass es wieder auf der Kippe steht, ob die USA tatsächlich dieses von ihnen installierte Satellitenkommunikationssystem in Betrieb nehmen dürfen oder nicht. Und auf Sardinien war es der Fall, dass dort sehr viel bereits protestiert wurde gegen die Nutzung Sardiniens als Laboratorium für die NATO. Also es wird da sehr viel geübt und in vielen Abschnitten Sardiniens können Fischer über mehrere Monate im Jahr nicht rausfahren. Also es ist eine sehr stark militarisierte und auch verschmutzte dadurch Insel. Und eine der Aktionsformen war es, die Abtrennungszäune aufzuschneiden und in die Übungsgelände einzudringen. Das haben sie dieses Jahr wiederholt gemacht. Und als sie dann im Juni einen Protest hatten gegen nochmal eine andere Militärübung, wurde die Militärübung dann abgesagt. Und es wurde von dem Verteidigungsministerium Italiens wurde dann gesagt, dass alle bisher geplanten NATO-Übungen auf Sardinien doch nicht auf Sardinien stattfinden sollen, weil dort nicht die notwendigen Bedingungen für eine ruhige Ausführung bestünden. Das wurde dann leider auch wieder runtergenommen von der Website und es ist unklar, woran es liegt, dass kein ruhiges Ausführen möglich ist. Also die Aktivistinnen vermuten, dass es ist wegen ihren Aktionen und sie haben garantiert einen Störfaktor dargestellt. Und bei Nachfrage hieß es dann, dass es sich bei der Entscheidung eigentlich um logistische Faktoren handelte. Um welche genau konnte dann aber nicht gesagt werden. Von daher ist das auch recht ermutigend, also zu sehen, dass man... Also wenn man jetzt bei der Annahme richtig liegt, dass die Verlegung der geplanten Militärmanöver doch auch im Zusammenhang mit den Aktionen der Antimilitaristen vor Ort steht, ist es ganz ermutigend. Obwohl das Verteidigungsministerium Italiens diese Information durchgegeben hat und gesagt hat, dass vorerst keine weiteren Übungen stattfinden sollen, ist auf den NATO-Seiten steht Sardinien immer noch als Übungsort für Trident Juncture. Von daher müssen wir jetzt sehen, inwiefern dort tatsächlich keine Übungen durchgeführt werden. Also ob es ein Schritt war von dem Verteidigungsministerium, um praktisch die Wogen zu glätten, oder ob es tatsächlich eine ernst gemeinte Entscheidung war. Also in Südeuropa gibt es recht viel Mobilisierung scheinbar gegen Trident Juncture. Und weshalb ist es wichtig, dagegen zu protestieren, gegen dieses Großmanöver? Es ist wichtig, gegen Trident Juncture zu protestieren, nicht nur weil es eine Militärübung ist, die durch die Nutzung von verschiedenen Truppenübungsplätzen und Landeübungsplätzen der Natur und den anwohnenden Menschen schadet, durch die Auswirkungen, die sie hat auf Gesundheit und die Umwelt, sondern auch weil Trident Juncture für eine NATO steht, die so nicht akzeptiert werden kann, also die generell nicht akzeptiert werden kann. Und zwar zeigt Trident Juncture auf, welche Entwicklungen die NATO, also welche Transformationen sich der NATO momentan unterzieht. Sie wird schneller, sie wird größer, sie ist ein Aggressionsbündnis, es wird eine Intervention geübt, es wird kein Bündnisfall geübt und sie weitet die zivil-militärische Zusammenarbeit immer weiter aus, was dazu führt, dass zivile Bereiche der Gesellschaft weiter militarisiert werden, dass sie mit hineingezogen werden in militärische Ansätze und Denkweisen und sie sorgt dafür, dass die Wirtschaft noch weiter an das Militärbündnis heranrückt. Und das sind alles Entwicklungen, die weder den Bewohnern und Bewohnerinnen in Europa noch in anderen Teilen der Welt gut tun, sondern einzig und allein eigentlich den Rüstungsunternehmen. Musik. Nach dem NATO-Manöver von Trident Junction wollen wir uns dem militärischen Akteur der EU zuwenden und hören hier weiter das Interview von Mari. Er hatte ja zu Anfang die Informationsstelle Militarisierung vorgestellt und nun wenden wir uns dem EUNAVFOR-MED, der EU-Militärabwehr von Flüchtlingen, zu. Und da ist ein Artikel bei der Zeitschrift Bürgerrechte und Polizei, CILIP ist da die Abkürzung für Englisch Civil Liberties and Police. Also ja. Mit dem Spannungsfeld von Freiheit und Polizei sozusagen kritisch auseinandersetzt. Und in der August-Ausgabe, da ging es um zum Beispiel um Polizei und Sozialarbeit. Und jetzt aber in der neuen September-Ausgabe, da hast du auch einen Artikel geschrieben, und zwar zu Marineoperationen im Mittelmeer. Genau, da ist Schwerpunktthema insgesamt, ich weiß nicht mehr genau, wie es heißt, aber ist halt so Polizei, Migration, Grenzregime. Und da wurde ich sozusagen gebeten, die konkret militärische Komponente da zu beschreiben, die jetzt mit dieser EUNAVFOR-MED-Mission ins Spiel gebracht wurde. Zu diesem Thema gab es von German Foreign Policy, also von den Nachrichten über die deutsche Außenpolitik, schon einen Artikel, und der hörte sich extrem katastrophal an über das, was diese hübsche EU-Mission in Zukunft machen würde. Und der Titel dieses Artikels war Krieg gegen Flüchtlinge. Würdet ihr das auch so krass sehen? Ja, im Prinzip ist das richtig. Also es ist eigentlich sehr ärgerlich, dass auch innerhalb der Bewegung auf linken Blogs etc. auch Zeitungen wie die Taz und so sich da immer wieder zu hinreißen lassen, das als Seenotrettungsmission zu bezeichnen, was schlicht Quatsch ist. Die Regierung hört das natürlich gern, aber wenn man sich das konkrete Mandat anguckt, sowohl auf EU-Ebene als auch auf Ebene der Bundesregierung, dann ist da die Seenotrettung, wird konkret eigentlich gar nicht benannt, sondern es heißt nur, dass der Einsatz erfolgt in Übereinstimmung mit den geltenden völkerrechtlichen Normen. Und das beinhaltet halt, dass man auf hoher See niemanden ertrinken lassen darf, wenn man das verhindern kann. Das ist das Einzige. Ansonsten wird da das Ziel klar benannt, nämlich die Schlepperei zu bekämpfen, das Schleuserwesen. Und das ist nun mal die einzige Form von Migration, die den betreffenden Leuten noch geblieben ist. Also es geht darum, die Möglichkeiten zur Migration übers Mittelmeer zu zerschlagen, weil die Schlepperei, die Schleuserei eigentlich in dieser Form der organisierten Kriminalität, wie sie da gesehen wird, die ist ja auch nur Ergebnis dieser Abschottungsmaßnahmen. Also letzten Endes werden da die Preise weiter steigen und die Gewinne damit auch. Es geht schon um die Bekämpfung der Migration, der illegalisierten Migration. Zunächst hat man sie illegalisiert und jetzt versucht man sie militärisch zu unterbinden. Ein Artikel hattest du eben geschrieben, der nennt sich Seenotrettung, Lagebilderstellung oder Antiterrorkrieg. Was für eine Lagebilderstellung ist da innerhalb dieser EU-Mission Naval Force Mediterrane geplant? Die Mission ist ja sozusagen in drei Hauptphasen, die dann nochmal untergliedert sind, aufgeteilt. Im Moment läuft die erste Phase. Es wurde jetzt grundsätzlich der Übergang in die zweite Phase beschlossen, wo dann eben auch Schiffe angehalten, durchsucht, aufgehalten und umgeleitet werden können, wo es dann auch sozusagen martialisch wird. Hauptinhalt der ersten Phase war eben diese Lagebilderstellung. Auch die eingesetzten Mittel sind vor allem militärisch-geheimdienstliche Aufklärungsmittel. Es sind auch die Geheimdienste verschiedener Staaten beteiligt, also auch der BND ist beteiligt, auch der GCHQ aus Großbritannien. Und eingesetzt werden U-Boote, Seeraumüberwachungsflugzeuge, Drohnen, also alles auch Mittel, die zur Seenotrettung überhaupt nicht geeignet sind, die aber es ermöglichen sollen, auch im Grunde weit ins nordafrikanische Festland hinein Daten aufzugreifen, also sowohl Sensordaten, also Telekommunikationsverkehr, als auch Bilddaten. Und es geht da, glaube ich, schon in erster Linie drum, das wird auch konkret geschrieben, im deutschen Mandat für Phase 1 hieß es, Das Hauptaufgabe ist die Lagebildverdichtung herauszufinden, also wo, auf welche Art kommen die Leute da an der Küste an, wie treffen sie da auf andere, wann kommen sie an Boote, wann stechen die in See und wie bekommt man das alles rechtzeitig mit. Natürlich muss auch immer so eine Kooperation dann zwischen den vielen zivilen, militärischen, geheimdienstlichen Akteuren erstmal eingeübt werden. Insgesamt ist es ja so, dass das Mittelmeer seit jetzt etwa 10 Jahren ein Raum ist, wo sich die Aufklärung, also die elektronische Aufklärung, immer mehr verdichtet hat. Es gab wahnsinns riesige, teure Forschungsprojekte um Satelliten, Bojen, unbemannte Flugzeuge, unbemannte Bojen, landgestützte Systeme mit Radar und Wärmebild, diese SIVE-Systeme zum Beispiel, um das alles miteinander zu vernetzen, dann über verschlüsselte Verbindungen in irgendwelche Lagezentren zu übermitteln. Da gibt es auch verschiedene Lagezentren, die sich gerade herauskristallisieren. Und da ist die Militärmission sicherlich auch als Versuch zu verstehen, sich sozusagen die Hoheit über diese ganzen Aufklärungsergebnisse irgendwie anzueignen und da eine militärische Komponente oder Hoheit in diesen polizeilich-geheimdienstlichen Frontex, weiß man ja auch gar nicht, wie man die jetzt einordnen soll. Das ist irgendwas zwischen Polizei, Geheimdienst und Think Tank. Na, also diese ganzen Akteure da zusammenzubringen, aber halt dieses Mal unter einem konkreten militärischen Kommando. Was wollen die denn dort eigentlich machen? Also weil erstmal würde ich denken, ja gut, also auf dem Weg durch die Sahara und so weiter beobachten sie die Leute. Dann überlegen sie sich vielleicht, wo sie da Wasser absetzen könnten oder sonst was, aber so sieht das ja gar nicht aus, ne? Sondern sie wollen ja eher genau das Gegenteil. Also ich meine, das Vorbild dieser Mission ist ja die Pirateriebekämpfung mit Atalanta am Horn von Afrika, was auch viel auf Abschreckung beruht hat, wo aber auch geschossen wurde auf Piraten. Das gibt das Mandat auch mehr oder weniger her. Wo Schiffe geentert werden, wo Leute festgenommen werden. Es sollen auch von allen Leuten, die an Bord genommen werden oder da eben unterwegs angehalten werden, die Daten vom Militär erhoben werden, dann aber an die Strafverfolgungsbehörden der EU, der Mitgliedstaaten etc. weitergegeben werden. Also sowas wie eine exterritorialisierte polizeilich-militärisch-geheimdienstliche Polizeiarbeit eigentlich, also auf hoher See und zunehmend dann auch in den Küstengewässern der nordafrikanischen Staaten. Zugleich ist erkennbar, dass die Mission auch zusammenarbeitet mit verschiedenen EU-Missionen, die in der Sahelregion, Nordafrika und Sahelregion, also in Niger, Mali, Libyen und Tunesien eingerichtet wurden oder Tunesien gerade werden, die aber ursprünglich eigentlich ein Mandat zur Bekämpfung des Terrorismus primär hatten. Also geht da, glaube ich, schon auch drum, diese Themen miteinander zu vermengen, da auch Vorgänge in Nordafrika, Sahel im Blick zu behalten. Zweiten Teil des Interviews Mari zur EU-Mission im Mittelmeer zur militärischen Abwehr von Flüchtlingen. Dass wir ja das Gefühl haben, irgendwie sei das so getrennt, also unser normales Leben und irgendwo gibt es dann diese Bundeswehr in ihren Kasernen und so weiter. Nur gerade wenn man jetzt in die Sahelzone schaut oder überhaupt an den Südrand des Mittelmeers, dann sind dort ja jede Menge Militärboote unterwegs, im Mittelmeer schon. Und dann eben halt diese ganzen Militärberateraktionen in Mali und so, was du gerade meintest. Irgendwie bezeichnest du das jetzt als Schnittstelle zur Terrorbekämpfung, ne? Ja, also das wird auch gar nicht mehr so klar getrennt, ne? Also die Mission in Niger, die eigentlich primär der Terrorbekämpfung dienen sollte, wo Gendarmerie, Polizeikräfte ausgebildet werden, wo ja zugleich Frankreich mit letzten Endes deutscher Unterstützung und US-amerikanischer Unterstützung einen Krieg gegen den Terror führt, also Leute liquidiert, Drohnen stationiert hat. Und diese Mission wurde jetzt aber auch aufgestockt, dieses Mal mit der Begründung der Bekämpfung der illegalen Migration. Also im Grunde werden da auch letzten Endes Vorwände gesucht, um diese Staaten zu kontrollieren, eben über diese Berater, Militärausbildung, Terrorismusbekämpfung, über de facto Eingriff in Bürgerkriegssituationen, also auch so gezielte Eskalation und Deeskalation. Das wird tatsächlich nicht mehr scharf getrennt, was da eigentlich gerade bekämpft wird. Im Wesentlichen geht es da halt darum, auch europäische Stützpunkte auf dem afrikanischen Kontinent zu bilden. Und das Gleiche passiert im Mittelmeer. Also es ist ja auch die italienische Vorgängermission, die ist ja Mare Nostrum, also unser Meer. Jetzt wird es insgesamt vollzogen, also dass sich die Europäische Union da auch auf dem Mittelmeer sozusagen eine Polizei, eine Hoheitsgewalt militärisch aneignet und bestimmt, wer da fahren darf und wer nicht. Das ist ja auch so eine Exterritorialisierung von Souveränität, von Staatsgewalt. Darf auch nicht vergessen, die aktuelle Mission soll formal 7 Schiffe neben diesen Flugzeugen und U-Booten umfassen. Deutschland ist damit 2 Schiffen beteiligt, aber es gibt zugleich auch noch seit 2001 die Operation Active Endeavour zur Bekämpfung des Terrorismus, auch eine Marinemission im Mittelmeer. Es sind die ganze Zeit Kriegsschiffe zum Horn von Afrika unterwegs und legen da zwischendurch an nordafrikanischen oder südeuropäischen Häfen an. Und teilweise sind die auch dann ein paar Wochen in der einen Mission, ein paar Wochen in der anderen Mission unterwegs. Teilweise scheren die dann auch kurz aus und machen da unilateral irgendeinen Kram. Das ist halt eine umfassende Militarisierung des Mittelmeers, die sich dann im nordafrikanischen Raum und vor allem in der Sahelregion fortsetzt. Mhm. 7 Schiffe sind dann, also 7 Kriegsschiffe sind dann dort unterwegs, oder wie? Ja, das ist jedenfalls die Planung, oder 6 Schiffe, die sozusagen an der Oberfläche sind, 2 U-Boote, einen Flugzeugträger, auf dem das taktische Einsatzhauptquartier ist, 2 Aufklärungsdrohnen, 2 Seefernaufklärer. Mhm. Das ist, glaube ich, der eigentlich geplante Umfang. Das hört sich... Aber wie gesagt, sind da noch andere Schiffe in der Nähe, die zur EU gehören. Und dann sind ja auch noch Schiffe im Rahmen der Operation Triton unter Frontex-Leitung. Ein bisschen nicht so nah an der nordafrikanischen Küste, aber es ist dann auch wohl schon passiert, dass Personen, die von der Bundeswehr aufgegriffen wurde, dann an die Operation Triton übergeben wurden. Also eine ganz, ganz engmaschige zivil-militärisch-polizeiliche Vernetzung. So eine Ahnung, was sie da tun werden dann, gibt ja, dass scheinbar schon Boote versenkt wurden, die angeblich leer waren, ne? Von EU, Naval, Force, Mediterrane. Ne, ganz konkret auch von der Bundeswehr. Die Bundeswehr hat angegeben, schon viele Schiffe versenkt zu haben. Ich denke auch, dass die leer waren. Aber ich meine, eine Frontex-Mission hat neulich an der griechischen Küste auf Leute geschossen und auch jemanden erschossen. Ne? Mhm. Das war dann auch ein Boot, was nicht so seeuntüchtig war. Also man verhindert dann natürlich, wenn da dann jemals eine Fähre oder ein Boot in einem guten Zustand loslegen würde, würde das natürlich aufgehalten werden. Aber es geht ja wesentlich auch darum, die Boote zu versenken, bevor Flüchtlinge die da nutzen und die ganze Infrastruktur, also auch nach dem Vorbild von Atalanta, auch Infrastruktur an den Küsten, von der aus dann Boote betankt werden, beladen werden, dann zu zerstören. Das ist dann Phase 2.2 und Phase 3. Ja, und das Krasse ist ja, dass eben, ja, ich weiß nicht, wie diese Abkommen da mit der EU genannt werden sollen, aber eigentlich sind es ja sowas wie Stillhalteabkommen, ne? Also, dass eben Tunesien sowas hinnimmt, dass Algerien sowas hinnimmt und so weiter. In Libyen gibt es ja nun diesen hübschen Bürgerkrieg, in den ja... Na, hübsch ist der nicht. Ja, nee, überhaupt nicht. In den ja eigentlich dieser französisch-US-amerikanisch-britische Militäreinsatz... NATO-Militäreinsatz gemündet hat, ja. Und dort gibt es ja schon Akteure, die erklärt haben, wenn unsere Küste beschossen wird, dann schießen wir zurück. Und das würde ja genau das ja bedeuten, ne? Konkret Krieg, ne? Ja, wobei sich natürlich vieles auch auf einer niedriger schwelligen Basis abspielt. Es wird erwartet von den nordafrikanischen Staaten, dass sie die Souveränität über ihre Küstengewässer, letzten Endes auch ihre Küsten abgeben. Und im Gegenzug für solches Wohlverhalten wird dann die jeweilige Regierung auch irgendwie geschützt, respektiert. Letzten Endes war das auch ein wesentlicher Inhalt dieses vermeintlichen Antipiraterie-Einsatzes vor Somalia, dass dieser Einsatz ja die Zustimmung einer somalischen Regierung hatte, die aber nie gewählt wurde, die sozusagen im Gegenzug, also der Verlauf war andersrum, dann international anerkannt wurde. Also diese Regierung wurde aus verschiedenen Milizen gebildet, durch ein Abkommen, an dem da die Milizen eben beteiligt waren und dann noch die USA, die EU und die Nachbarstaaten, die da alle interveniert haben. Wurde eine Regierung gebildet, die wurde dann anerkannt und quasi als erste Amtshandlung hat sie die so erhaltene Souveränität gleich wieder abgegeben. So, das ist eigentlich ein Modell, was man international im Zuge von so einem neuen Kolonialismus immer öfters hat. Und man rückt da natürlich auch Libyen zu Leibe und wartet, bis sich da früher oder später eine kooperationswillige Gruppe zusammenfindet, die man dann als Regierung anerkennt und die im Gegenzug sozusagen der EU und der NATO da als neues Aufmarschgebiet sich anbietet. So. Früher wurde sowas als Marionettenregime bezeichnet. Ja gut, die haben wir de facto in der ganzen Region zuhauf, ja. Also kann man eigentlich von Mauretanien nach Tschad, eigentlich auch über den Südsudan bis nach Somalia hat man eine ganze Linie. Das sind auch die Orte, wo jetzt die NATO, USA, EU, Frankreich ihre Truppen stationieren, ihre Drohnen stationieren. Das sind alles Regierungen, die sind eigentlich direkt von Frankreich und von Gnaden Frankreichs, der USA und der EU. Da war der Krieg in Libyen und der im Grunde zeitgleich stattfindende Regime Change in der Elfenbeinküste, die richteten sich halt gegen zwei Regierungen, die nicht bereit waren, in allen Belangen mit diesen Global Playern zu kooperieren und sich deren Politikgestaltung zu unterziehen. Wenn wir jetzt nochmal zu dem Ausgangspunkt des Artikels zurückkommen, der heißt ja Seenotrettung, Lagerbildung oder Antiterrorkrieg. Was ist denn da eigentlich, wenn wir jetzt diese ganzen gruseligen EU-NATO-Einsätze und dergleichen mal ein bisschen hinter uns lassen und uns der Seenotrettung der angeblichen zuwenden? Was passiert denn da wirklich? Nein, das muss man ganz klar sagen, dass Seenotrettung ist nicht Teil des Mandates. Die Seenotrettung findet sich da nur in solchen Formulierungen, wie im Übrigen gilt weiter, dass, ja genau, hier, zudem, nachdem es ausführlich darum geht, was alles Auftrag ist, also Bekämpfung von Migration, gibt es noch einen Satz. Zudem gilt für alle im Rahmen von EUNAVFOR MED eingesetzten Schiffe die völkerrechtliche Verpflichtung zur Hilfeleistung für in Seenot geratene Personen fort. Der Satz ist im Grunde redundant, weil die völkerrechtliche Verpflichtung gilt so oder so. Der Grund, warum sie da ist, ist eben die militärisch-geheimdienstliche Verhinderung von Migration. Und die Seenotrettung wird ja auch nur dadurch notwendig, dass man alle Möglichkeiten der legalen und der sicheren Einreise mit Fähren etc. zugleich und auch mit diesem Einsatz zu unterbinden versucht. Also die Leute werden in diese Lebensgefahr gedrängt mit genau dieser Politik und Ziel dieses Einsatzes ist es auch nicht, diese Leute zu retten, sondern wenn die an Bord genommen werden, dann ist es vor allem auch Ziel, sie sozusagen als Informanten zu nutzen oder unter ihnen Schleuse zu identifizieren und abzuurteilen. Why? Dies war der erste antimilitaristische Podcast der Informationsstelle Militarisierung, fertiggestellt am 23. Oktober 2015. Und wir hoffen, dass es den nächsten, den antimilitaristischen Podcast Nummer 2 geben wird vor dem IMI-Kongress, der vom 14. bis 15. November mit dem Schwerpunkt militärische Landschaften stattfinden wird, schon fertig sein wird und so ihr euch mit diesem Podcast Nummer 2 dann auf den IMI-Kongress, den Kongress der Informationsstelle Militarisierung, einstimmen könnt. Und tschö! Yeah.